Ja. Es heißt schon was, Chefkoch zu sein beim Herrn von Goldfuchs. Heute Mittag das große Verlobungsdiner und abends wieder ein Ball. Recht haben Sie, Herr Aspik. Die Plag ehrt nicht auf. Stefan, bitte? Nimm die Fasane aus dem Bratrohr. Die sind schon sicher braun. Ich sag immer, Herr François, wenn nur einmal die Mode aufkäme, dass die Köche bei der Tafel sitzen möchten und die Herrschaft kochen müsst, da wäre ich gerne Koch. Stefan? Ja, bitte sehr. Nimm, da sind das Klar von 26 Eiern im Kessel für die Torte. Fang an zum Schlagen. Ja. So, die Erdäpfel sind fertig, Salerl. Nur ist gut. Ich schäl's gleich. Mein Adolferl ist doch der beste Sohn auf der Welt. Ja. Wenn der wüsste, dass er nur ein angenommenes Kind ist. Wäre er sicher ebenso brav. Jetzt hat er mir wenigstens so viel Geld aufgetrieben, dass ich uns für auf die Nacht was kochen kann. Mein Gott, nein. Wenn ich dem Adolf nur in seinen Herzenskummer helfen könnte. Das ist eine traurige Sache. Was da noch draus... Ja, um Gottes Willen, was ist denn schon wieder mit dem Buben? Also schau mal geschwind. Schrecke, jetzt sind wir den ganzen Nachmittag Trepp auf, Trepp abgerannt und haben wieder kein Geld gelöst. Oh, leider, leider. Damian, es ist ein bitteres Brot, Handler zu sein. Na, wenigstens haben wir uns ein bisschen Bewegung gemacht, Schwager, nicht fürs Nachtmahl. Damian, du musst heute noch... Was? Oh, der Herr von Zins besucht uns. Der Hausherr? Guten Tag. Ja, da. Ist gefällig, weiter zu spazieren? Wir wären doch nicht da in der Kuchel. Bleiben wir nur da. Ich komme. Um den Zins? Ich weiß, der Tag ist morgen, aber ich kann nicht. Ich bin nicht gekommen, Zins zu fordern. Ich will euch den ganzen Bettel schenken. Wie? Was? Aber ihr müsst auch etwas dafür tun. Hausherr, Rarität, Ausnahme von der Regel, fordere, was du willst. Wenn es Tandlerkräfte nicht übersteigt, es soll geschehen. Hör er. Ja? Schlucker. Ach so, der Schlucker, ja. Sein Sohn hat hier im Hause eine Geschichte angefangen. Wissen Sie, Herr Gnoten, auch schon? Ja, und was kommt am Ende heraus bei so einer Geschichte? Eine Geschichte. Und nachher gibt es erst recht eine Geschichte. Ich bin gewiss nicht schuld, im Gegenteil. Will's glauben, drum hört's meinen Vorschlag. Euer Sohn, Schlucker, steht mir hier im Weg. Das ist ja gar nicht so. Ihr sollt ihn mir aus dem Weg räumen. Was? Wir sollen ihn aus dem Weg räumen? Du Mörder, du willst du uns für Banditen tun? Du Kotzer! Lass er mich los! Loslassen, Damian! Der Damian ist ja verrückt. Ich will eurem Sohn, Schlucker, eine Stelle als Schreiber verschaffen. Besser als die, die er hat, aber er muss 30 Meilen fort von hier. Ach so, also bitte mit Schuld. Ich bin ganz einverstanden mit dem Plan, Hausherr. Der Adolf, der ist eh nur angenommenes Kind. So, ja. So. Nun, umso leichter wird euch die Trennung fallen. Und nicht wahr, Hausherr, statt dem, dass er uns bisher unterstützt hat, unterstützen uns heute jetzt Sie, ne? Ihr sollt mich als generos kennenlernen. Wir sind also einig? Ja. Morgen gleich muss die Abreise vor sich gehen. Ich veranstalte alles. Der Zins ist euch geschenkt. Herr Zins, diese Worte sind Harmonie der Sphären. Unser Geschäft ist abgemacht. Ganz in Ordnung. Adieu. Ja. War uns eine Ehre. Das ist der Reinhard. Das Ganze war unverhofft. Es schaut gerade so aus, als ob bei uns einmal das Glück einkehren wollt. Ja, na, da hat es nur einen Faden von hier bis nach Baden. Warum macht denn der Schwager auf einmal so ein blödes Gesicht? Blödes Gesicht? Ich denk nach. Ach so. Wie ich meiner Säferl die Sache beibringen kann. Hilf mir der Damian nachdenken. Na gut, ich werde es halt probieren. Ne? Denk mir nach. Denke mir nach, ne? So, der Schnee von die 26 Eier ist fest. Oh, meine Verehrung. Herr Johann? Ja, Johann, du kommst in die Küche um diese Zeit? Ja, günstige Gelegenheit, Aspik. Herrschaften sind spazieren gefahren, dann fahren sie noch ins Theater, nur der gnädige Herr ist zu Hause geblieben. Ja. Der heutige Ball, der wird uns sicher noch jedermann einen Hunderter tragen. Aber wenn du Zeit hast, dann könnten wir doch unsere Rechnungen vergleichen, nicht wahr? Komm, setz dich. Danke, ja. Ein Verständnis muss sein, wenn es beim Betrügen honett hergehen soll, ja. Ja, aber Johann, hör zu, du hast da bei den Extraweinen ganz schön aufgeregt. Hm. Ja? Nur das Dreifache. Aber du hast da bei 2 Hühnern um 7 Gulden mehr aufgeschrieben. Das könnte der Herr doch merken. Hm. Schreib lieber bei den Sulzen um 15 Gulden mehr auf, gell? Ja, dann hast du recht, Johann. Und dann addieren wir. Gut, addieren wir. 15 und 3 sind 23, und 7 das sind 34, 39, 58. Wo seufzt denn so, Damian? Ich hab nachgedacht. Ist da was eingefallen? Nein, bis jetzt noch nicht. Dann denken wir halt weiter nach, ne? Na gut. Herein. Guten Tag. Tag. Bitte, sind Sie der Tandler von der Hütte Nummer 87? Ja, bitte, der bin ich. Schlucker, mein Name. Ah, dann bin ich am rechten Ort. Der Bediente des Lords, dessen Sekretär ich bin, hat einen Rock, welchen ihm unser gnädiger Herr geschenkt hat, bei Ihnen verkauft. Stimmt, ja, aber eigentlich bei mir. Wer sind Sie? Ich heiße Damian Stutzel und bin Kumis bei meinem Schwager, bei dem da, beim Schlucker, nicht? Beim Tandler von Nummer 87. Haben Sie den Rock noch? Ja. Ach, das ist gut. Aber schnell, wo ist der? Damian, hol ihn aus der Kammer. Ja, ich red schon. Aber ich vergesse ganz, dass wir da in der Kugel sind. Alles eins, wenn nur der Rock... Oh, da ist der Frack. So, in bitte. In der Seitentasche dieses Rockes stecken 1.000 Pfund. Ah, da sehen Sie. Zwei Banknoten, jede von 500 Pfund. Was? Pfund sind englisches Geld. Also, ah, ja, was ich. Und hier sind 300 Gulden. Die befahl mir mein Herr, der Lord, euch zu geben, wenn ich das Geld im Rock noch finde. Bitte? Wie? Was? Nicht möglich. Das Geld gehört mein. So befahl's der Lord. Adieu. Bitte. Damian, schlag mich nieder, damit ich weiß, ob ich auf bin oder ob mir träumt. Ah nein, niederschlagen tue ich den Schwager erst dann, wenn mir der Schwager nicht den gehörigen Anteil gibt an dem Geld. Kinder, kommt's alle heraus. Ja, was ist denn? Was gibt's denn? Warum schreitet der Herr Vater so? Oh, Christopher, du reißt mir meine Zähne. Krieg mein Bub jetzt einen Erdäpfelschmarrn. Was ist denn? Seferl, ich hab 300 Gulden gekriegt. Nicht möglich. Als Entschädigung. In dem Rock war ein heimliches Geld. Mein Gott, so viel Geld habe ich mein Lebtag noch gar nicht beisammen gesehen. Ich führe euch alle aus. Zieht euch an. Wir gehen ins Wirtshaus. Hurra, wir werden traktiert. Jetzt werden wir wachsen. Aber was ist denn das, François? Was treibt ihr denn? Das Feuer geht ja aus. Wir sind zu faul zum Nachlegen. Werft ein paar Pfund ganz fett hinein, dann brennt's gleich wieder lustiger. Sofort. Mon Dieu, es brennt in den Kamin. Es brennt. Feuer. Man soll die Feuerglocke läuten. Feuer. Schnell. Feuer. Feuer. Feuer. Feuer. Feuer. Feuer. Johann, was war denn das für ein Spektakel im Hause? Herr Gnaden, das ist zum Lachen, gebrannt hat's bei uns. Ist alles vorüber? Die zweite Feuerwehrspritzen war ja schon ein Überfluss. Ja. Mir gefällt nur diese gewisse Keckheit von dem sogenannten Unglück, dass es sich unterstehen hat wollen, bei uns anzuklopfen. Ja, da hast du recht. Es ist wirklich zum Lachen. Unser Eins steht fest. Die Löschanstalten einer Gnaden kommen auf ein paar hundert Gulden. Lapperei. Das Küchenpersonal muss der Kapo zum Arbeiten anfangen, weil das ganze Essen verbrannt ist. Das schadet dem faulen Volk ohne dem nicht. Recht hast du. Na, und der Ball? Der geht ohne Umstände vor sich. Das ist die Hauptsache. Nur um den Ball wäre mir es leid gewesen. Aha, den Saal hier, den hast du mit den Spieltischen sehr hübsch arrangiert. Ich tue ja alles gern für den gnädigen Herrn. Dann hätte ich ein kleines Anliegen, Euer Gnaden. Ja, was denn? Mein Vetter hat sich schon wieder 100 Gulden erspart. Und da wäre heute halt sein Anliegen, er möchte es heute halt gern anlegen, bei Euer Gnaden hier. Na, also gib her, ich sperre es gleich ein. Das ist das Geld, um was ich ihn bei der heutigen Tafel halbiert habe. Na, dein Vetter, das ist ein sehr sparsamer Mensch, was? Oh, sehr, sehr sparsam, Herr Gnaden, sehen. Alle Augenblick hat er 100 Gulden beisammen. Sag, hast du dir denn noch gar nichts erspart? Hätten wir jetzt, Herr Gnaden, aus Unterhaltung ein paar Ohrfeigen gegeben, ich hätte sie in Demut hingenommen als witzigen Einfall eines Millionärs. Aber dass mich Herr Gnaden bei der Ehrlichkeit backen, das ist meine schwächste Seite. Denn von dem Dienstlohn kann man sich nichts ersparen und durch Betrug, Gott behüte, das hätten wir Herr Gnaden nicht antun sollen. Na, sei nur ruhig. Ich bin überzeugt von deiner Rechtschaffenheit und will deine treuen Dienste auch reichlich belohnen. Herr Gnaden. Ich erwarte stündliche Nachricht von dem glücklichen Ausgang einer Spekulation en gros zu Schiffe, die ich mit Monbons Bruder, dem Bankier in Marseille, in Kompanie unternommen habe. Beinahe mein ganzes Vermögen schwimmt auf dem Ozean. Doch in dem Augenblick, als er mir die Meldung schickt, dass alles an Ort und Stelle glücklich gelandet, bin ich beinahe um die Hälfte reicher, als ich war. Der Gewinn ist ungeheuer. Das ist halt das Schöne. Wenn man einmal recht mittendrin sitzt im Glück, da gerät alles. Da verliert's mal ja völlig die Courage gegen einen. Na, ich sag, wenn sich's Unglück über einen Millionär trauen will, das kommt mir gerade so vor, als wie wenn ein Stäubmensch auf einen Elefanten denkt. Das ist gut gesagt. Sehr gut. Eine Million ist eine schussfeste Brustwehr, über die man stolz hinabblickt, wenn die Truppen des Schicksals heranstürmen wollen, was? Herein? Untertänigster Diener. Na, Herr Wermuth, was bringen Sie mir? Eine Nachricht, so bitter wie mein Name. Lesen Sie diesen Brief. Als Bitteres haben wir nicht gewöhnt. Das ist ja entsetzlich. Was denn, Herr Gnaden? Mein Sohn in Hamburg, der liederliche Bursche, wird als mutwilliger Schuldenmacher eingesperrt, wenn ich nicht zahle. Ja, da heißt's halt blechen. Aber die Summe, 100.000 Taler. Eine schöne Portion. Aber ich muss zahlen. Ich bin außer mir. Herr Wermuth, bitte hier. Bitte sehr, hier haben Sie einen Scheck. Gehen Sie damit zu meinem Kassier, übernehmen Sie die Summe und Ihren Prinzipal lasse ich ersuchen, dem leichtsinnigen Burschen zu schreiben. Ich will gar nichts mehr wissen von ihm. Herr Wermuth, Sie sind ein Tropf. Was unterstehen Sie sich? Verzeihen Sie, es ist ganz richtig. Sie sind ein Wermutstropf im Freudenbecher meines gnädigen Herrn. Ach ja, so. Mir ist leid. Adieu, mein Lieber, adieu. Herr Gnaden, ich bedauere. Na, das war, wie man sich im Merkantilischen ausdrückt, eine Watschen übers ganze Gesicht. Ja, also die Summe, die kann ich ja noch verschmerzen, aber der Ärger. Na, die Zerstreuung des Balles, die wird am wohltätigsten auf mich wirken. Johann, sieh nach, ob alles in Ordnung ist. Sehr wohl. Es ist ein verdammter Streich. Das war ein feines Feier. Gottlob, dass alles glücklich vorbei ist. Ja, wirklich wahr. Grauslich ist so ein Feier. Was geht euch das Feier an? Du mit euch, zieht euch an, wir gehen aus. Ausgegangen wird, nur geschwind an. Mann, putz dich auf, ich rede nicht mit dir. Bin schon dabei. Gib mir die Frau Mutter am Marschen in Zopf. Du natürlich, was man muss, du eher aufheben mit der Familie. Wenn ich nur einen anderen Ruck hätte. Ach, macht nichts. Ich nehm halt saubere Parapli. Ich steck ein sauber Schnupftüchlein ein, dann schau ich gleich für nobler aus. Ja, und ich nehm die Hauben, die ich heute für eine Kundschaft gemacht hab. Da merkt man dann meinen geflickten Ruck nicht. So, ich bin fertig. Ja, die Kinder auch? Wir sind fertig. Geh mal, Frau Werner. Geh mal doch. Wo wird denn hingegangen? Was kannst du fragen? Ins Wirtshaus. Sein Auge, jeder Zug seines schönen Gesichtes spricht ja deutlich das Wort Wirtshaus aus. Kommt, Kinder, ich trag dir euch mit Bock hin. Ich Spritzkropfmut für Salat. Überhaupt gessen wird, was das Zeug heut. Alle müssen krank sein morgen. Ihr stehen wir heute nicht auf, was? Kommt, Kinder, vergnügt und froher Laune sie die Straße hinabgehen. Wie sich doch alle freuen können. Ja, den Musi Adolf, den hätten wir jetzt bald vergessen. Die Frau Mutter hat gesagt, ich soll ihn holen. Entschuldigen Sie mich, Saalchen, ich kann nicht mitgehen. Ja, wieso denn, Adolf? Sie sollen doch... Nein, ich gehe auf keinen Fall mit. Ja, mein Gott, nein. Ja, mit dem ist nichts anzufangen. Der ist so für uns weg. Ich muss schauen, dass ich mit dem Stubenmädel oben sprechen kann. Ja, jetzt muss ich mich aber dummeln. Sonst trinkt sie der Damian wieder einen furchtbaren Rausch an. Und das muss ich verhüten für heute. Mein Fräulein kann sich also auf dich verlassen, Johann? Natürlich, Fanny. Die 10 beigefügten Dukaten haben das mündliche Bittgesuch von Fräulein Emilie in meinem Herzen introduziert und das selbst demselben eine freundliche Aufnahme verschafft. Ach, du kennst nichts als Geld und immer wieder Geld. Du bist ein herzloser Mann, Johann. Und du, Fanny, ein geldloses Mädel. Du hast deine Sprache gegen mich sehr verändert, seit du weißt, dass ich nichts hab. Du kündigst mir also die Lieb... Und ein Heiratsversprechen auf? Es hat den Anschein. Och, du bist niederträchtig. Aber gescheit. Och, du bist ein Unmensch. Warum soll ich denn heiraten? Hat sich's nicht rentiert? Der Ehestand, wenn er kinderlos ist, ist um 50% kostspieliger als der ledige. Kommt Familie, so steigt es auf 100%. Gäu und Verdruss kann man auch auf etliche Prozent anschlagen. Ergo muss die Frau immer etwas mehr Vermögen haben als der Mann. Sonst schaut für uns einen ein klares Defizit heraus. Johann! Oh, gnädiges Fräulein. Fanny wird ihm gesagt haben. Ja, ich weiß alles, Fräulein Emilie. Ich liebe... Sie haben vollkommen recht. Liebe ist die schönste Blüte des Lebens. Ich hasse den Chevalier. Haben vollkommen recht. Ihm fehlen Schönheit und Jugend, die beiden Urstoffe der Gartenerde, in welche die Blume der Gegenliebe gedeiht. Ich weiß keine Rettung, als wenn Adolf mich entführt. Haben vollkommen recht. Entführung ist die Poesie des Durchgehens. Um Gottes Willen, Fräulein, lassen Sie sich mit dem abscheulichen Menschen da in nichts ein. Aber Fanny... Hast du ihn mir nicht selbst zum Vertrauten unserer Pläne anempfohlen? Ja, das habe ich, weil ich ihn für pfiffig gehalten habe. Aber jetzt kenne ich ihn durch und durch. Er ist schlecht. Ja, was ist denn geschehen? Er will mich nicht heiraten. Nur aus Gründen. Er lässt mich sitzen. Aus Raison. Johann, wenn das so ist, muss ich ihm sagen, er ist ein wortbrüchiger Mensch. Er ist ein Mensch ohne Grundsätze. Oho. Grundsätze haben. Aber schlechte. Ja, mein Gott, ich denke mir halt, für einen Bedienten ist bald was gut genug. Er verdient meine Fahne gar nicht. Eben deswegen wäre es ja eine Unbescheidenheit, wenn ich nach ihrem Besitz trachten wollte. Er spott noch meiner. Nein, das ist zu arg. Fort aus meinen Augen, Elender. Oho, Sie scheinen mich beleidigen zu wollen. Na, Sie vergessen, mein gnädiges Fräulein, dass Sie mir Ihr Geheimnis anvertraut haben. Mich kostet es nur ein Wörterl, so nimmt der Herr Papa ein Karabatscherl und treibt Ihnen die Liebe aus dem Herzerl. Drum seit der Preisgabe Ihres Geheimnisses müssen Sie ja nicht mehr glauben, Sie können mir etwas gebieten. Übrigens, das nur zur Privatnotiz. Sie zahlen mir jetzt das doppelte Honorar und ich leite untertänigst bereitwilligste Ruintrig. Der gnädige Herr Leid, ich bitte mich zu entschuldigen. Schrecklich, so ein Mensch. Ich fliehe mit Ihnen, dass ich den nur nicht mehr sehe. Vergessen wird so ein Mensch bald sein. Und wenn mein Gemüt noch zehnmal tiefer wäre, als gewöhnlich die stummhaften Hüter sagen. Die Frauen möchten zum Herrn Papa kommen. Sogleich. Komm, Fanny. Ja. Was habe ich noch? Ah, richtig. Ich muss erst die Spieltische arrangieren. Hierher Wiskarten und da spielen Sie der Rock. Ich habe auch einmal gespielt. Sehr stark, wie ich noch kein Geld habe gehabt. Jetzt aber, seitdem ich was habe, ist mir das Geld eine viel zu ernsthafte Sache, als dass ich drum spielen könnte. Aber die Menschen spielen eben gern, ganz gleich, ob es Männer oder Weiber sind.